Liebe Mitstreiter und liebe Mitstreiterinnen, am Montag, dem 7. Oktober, sank wieder ein Boot vor Lampedusa. Mindestens 13 Menschen starben dabei, allesamt Frauen. Nach 20 Menschen wird noch gesucht, unter ihnen auch Kinder. 22 überlebten. Wie wir wissen, ist das kein Einzelfall. Ich erinnere mich gar nicht mehr oder kaum noch an eine Zeit, wo diese Berichte über sinkende Boote nicht jeden Tag oder jede Woche in der Zeitung zu finden waren. So lange geht das schon. Laut der IOM starben allein zwischen Januar und Mai 2019 mehr als 512 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren. Weltweit starben zwischen 2014 und heute, 5 Jahre, mehr als 31.947 Menschen. Das sind 31.947 Menschen zu viel. Die Technologisierung von Grenzüberwachung zwingt die Menschen dazu, immer gefährlichere Wege zu beschreiten. Eine zunehmend große Rolle spielt dabei der Einsatz von künstlicher Intelligenz. Mittlerweile wird auf der Insel Kos, einer griechischen Insel, und entlang der bulgarisch-serbischen Grenze der Prototyp des EU-Drohnenprojekts RoBorder, welch blödes Wortspiel, wird das getestet. Drohnenschwärme und unbemannte Roboter auf der Erde und im Wasser sollen künftig die EU-Grenzen schützen. Das Projekt wird mit 8 Millionen aus dem EU-Programm Horizon 2020 gefördert. Mit dabei sind auch Akteure aus Deutschland, zum Beispiel das Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik und die Firma Copting aus Braunschweig. Mit Radar, Videoüberwachung und Ortungsmöglichkeiten von Mobiltelefonen sollen die Grenzen überwacht werden. Zur Datenauswertung wird auf KI-gestützte Auswertungssysteme gesetzt. Bereits jetzt findet Grenzüberwachung mit Drohnen statt, so zum Beispiel über Portugal, Spanien, Griechenland, Italien, Dänemark und Kroatien kreisen Drohnen unter anderem auf der Suche nach Menschen, die nichts anderes tun, als zu versuchen, in eine bessere und sichere Zukunft zu fliehen. Dieses Projekt ist natürlich auch militärisch relevant und man fragt sich, welche Wege werden Menschen eigentlich noch gelassen, um zu fliehen? Ein anderes Projekt wird bereits in Ungarn, Griechenland und Lettland getestet, das Eye Border Control. Es besteht aus einem Avatar, also einem virtuellen Grenzschützer, der die Menschen, die einreisen wollen, befragt. Hier soll mit Hilfe von KI soll die Stimme ausgewertet werden und mehr als 42 Mikrogesten, die im Gesicht und im Körper ablaufen, um dann rauszufinden, ob die Person lügt oder nicht. Erstens ist der Ansatz, dass Mikrogesten im Gesicht Anzeichen sein könnten für Lügen, sehr stark fragwürdig. Es gibt viele Kriminologinnen, die das ablehnen und sagen, dass man mit diesen Stresszeichen nämlich nicht Lügen absehen kann. Es ist auch deshalb nicht eine Methode, die in Gerichten oder woanders eingesetzt wird. Es ist wissenschaftlich einfach falsch und nicht belegt. Zweitens wird dieser Avatar, dieser virtuelle Grenzschützer, mit Videos trainiert, wo jemand lügt oder die Wahrheit sagt. Ich frage mich, wie sind diese Datensätze denn entstanden, wo Leute absichtlich lügen, um irgendwelche Algorithmen zu füttern? Es ist ganz oft so bei KI-gestützten Systemen, dass man Datensätze auswählt, die eben auch falsch sind. Die KI ist nicht neutral, es ist nicht objektiv und ist vor allem nicht unfehlbar. Die Datensätze sind sehr oft rassistisch geprägt oder diskriminierend, weil eben Menschen diese Datensätze auswählen und diese Menschen nicht losgelöst sind von Rassismus, Sexismus und Fehlern. Die Wissenschaftlerin Judith Edersheim sagt, dass es nicht das abzulehnen ist, wenn Menschen zwanghaft gescreent werden, wenn sie versuchen, standhalten müssen, dass man ihnen in den Kopf und in die Gedanken schaut. Das ist abzulehnen und es darf nicht erlaubt sein. Abgesehen davon nimmt dieses Eye Border Control die Stimmen von den befragten Personen auf und diese Stimmen landen in einer Datenbank. Das ist maschinelles Hören. Was mit dieser Datenbank dann passiert und wie oft man auf diese Stimmen zur Identifizierung zurückgreifen kann, dazu ist wenig bekannt. Es ist verantwortungslos, eine solche Datenbank anzulegen mit Menschen, die sich nicht dagegen wehren können, weil sie nur die Wahl haben, ihre Stimme herzugeben oder nicht einzureisen oder nicht mal versuchen können, einzureisen. Das BAMF, das arbeitet schon mit Stimmen von Menschen. Die Stimmen werden analysiert nach arabischen Dialekten, die sie sprechen. Das BAMF maßt sich an zu behaupten, dass eine Stimmerkennungssoftware in der Lage sei, 5 arabische Dialekte zu identifizieren und auseinanderhalten zu können. Es gibt allein in Ägypten mehr als 20 Dialekte. Die arabische Welt ist groß, erstreckt sich von Marokko bis nach Syrien und Irak. Das sind Tausende von Dialekten, die gesprochen werden. Die Konsequenzen davon sind fürchterlich, weil Menschen abgeschoben werden, wenn der arabische Dialekt laut dieser Software nicht der richtige ist. Die Menschen haben nur eine Woche Zeit, um Einspruch zu erheben. Das reicht meistens nicht, um den Bescheid vom BAMF übersetzen zu lassen und Maßnahmen zu ergreifen. Hunderte Menschen wurden dafür abgeschoben zu Unrecht. Abgesehen davon, dass meiner Ansicht nach jede Abschiebung zu Unrecht ist. In der EU herrscht das Denken, alles mit Technologien lösen zu können, vor. Maschinen können die Grenzen schützen und Bilder auswerten. Dabei rückt die EU immer weiter weg von einer anderen Lösung, nämlich der Menschlichkeit. Die EU versucht, einen unwürdigen Status quo aufrechtzuerhalten, wo viele Menschen nichts haben und sehr wenige Menschen alles haben. Dieser Status quo muss geändert werden. Wir brauchen keine neuen Technologien. Wir brauchen soziale Gerechtigkeit, Umverteilung und das Recht auf ein Leben in Würde für alle Menschen weltweit. Nicht für eine Elite hier und woanders. Die KI wird die Menschen nicht berechenbarer machen, sie nicht an ihrer Flucht hindern, aber sie wird die Fluchtwege für sie tödlicher gestalten. Einer der Akteure, der das vorantreibt, ist Amazon. Davon hatten wir es heute schon ein paar Mal in den anderen Redebeiträgen. Im Juli 2019 standen hunderte Demonstrierende vor dem Amazon Web Service Gipfel in New York und hielten Schilder hoch, auf denen stand: Amazon causes family separation. Amazon ist verantwortlich für die Trennung von Familien. Sie demonstrierten gegen Amazons Zusammenarbeit mit der Abschiebebehörde ICE und dem Ministerium für Innere Sicherheit der USA. Für dieses Ministerium stellt Amazon Databases zur Verfügung, mit denen Migranten besser aufgespürt und abgeschoben werden können. Dabei werden auch Kinder von ihren Familien getrennt und inhaftiert. Hunderte bis heute sind in Haft. Diese Database soll jetzt auch noch um eine biometrische Database erweitert werden mit unglaublich vielen Daten, wo die Augenfarbe der Menschen registriert wird, Tattoos und andere Merkmale. Deborah Axt, die Teil ist von einer Migrants Rights Organization, betonte: Wir wollen, dass Amazon aufhört, von unserem Leben zu profitieren. Amazon, schämt euch für eine Rolle, die ihr einnimmt mit der Abschiebebehörde. Schämt euch, dass ihr mitwirkt an der Trennung von Familien, an der Inhaftierung von Minderjährigen. Und Gemeinderat Tübingen, schämt euch auch, wenn ihr euch dafür entscheidet, hier Amazon Raum zu geben. Gefordert wurde auch, die Zusammenarbeit mit ICE zu stoppen bei den Protesten im Juli. Amazon hat ICE das Videoerkennungsprogramm und Bilderkennungsprogramm Recognition angeboten. Aber es arbeitet schon mit ICE zusammen. Und zwar stellt es Cloud-Dienste für Palantir, auch einem Überwachungssystem, zur Verfügung, das ICE nutzt. Im August gab es weitere Proteste, wieder gegen Amazon, wieder in den USA, wieder in New York. Dieses Mal waren es die Arbeiter und Arbeiterinnen des Nahrungsmittelunternehmens Whole Foods. Die wurden nämlich aufgekauft von Amazon im Jahr 2017. Sie stellen sich gegen den Verkauf von Recognition an ICE. Eine Person sagte, diese Software ist nachweislich rassistisch geprägt und das Letzte, was eine zunehmend faschistoide Strafverfolgungskultur braucht, sind weitere Mittel zur Massenüberwachung. Was ist das Letzte, was wir brauchen? Das Letzte, was wir hier brauchen in Tübingen, ist Amazon. Lasst uns solidarisch sein mit den Familien, die durch Amazon getrennt werden und mit den Kindern, die dank Amazons Technologien inhaftiert werden und traumatisiert in eine ungewisse Zukunft blicken. Lasst uns solidarisch sein mit den tausenden Arbeiterinnen und Arbeitern, die von Amazon ausgebeutet werden und unter schrecklichen Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Lasst uns solidarisch sein mit den Menschen, die in gentrifizierten Städten auch durch die Anwesenheit von Konzernen wie Amazon aus ihren Häusern raus gentrifiziert werden. Amazon ist kein guter Nachbar. GTFO! Amazon has to go! Nein zu Amazon!